1978 wurde das Ausmaß des Corleoneser Einflusses innerhalb der Kommission für alle offenkundig, als Tano Badalamenti, der Boss der Bosse, aus der Cosa Nostra ausgeschlossen wurde. Eine Sensation. Badalamenti hatte es vermutlich versäumt, alle am lukrativen Heroingeschäft zu beteiligen. Im selben Jahr trieben die Corleoneser erneut ihr Spiel mit den Regeln der Gebietshoheit. Ein Trupp Corleoneser Killer erschoss Giuseppe Di Cristina, einen Boss, der Stefano Bontate besonders nahe stand. Entscheidend dabei war, dass der Mord auf dem Territorium eines anderen Bontate-Verbündeten stattgefunden hatte, dem Salvatore Inserillos. Die Botschaft hinter dem Mord demütigte einen wichtigen Bontate-Verbündeten, der zudem eine zentrale Rolle im transatlantischen Syndikat spielte. Di Cristinas Tod zeigte auch, dass die Ambitionen der Corleoneser nicht auf die Provinz Palermo beschränkt waren. Nach Zentralsizilien kam die Stadt Catania im Osten an die Reihe. 1979 hatten die Corleoneser bereits eine klare Mehrheit innerhalb der Palermer Kommission. Bezeichnenderweise waren sie im Begriff, sogar zum engsten Kreis ihrer Feinde vorzudringen. Gerissene Ausbeutung der Regeln und Konventionen der Mafia, gezielte Beleidigungen, Zusammenschlüsse und Verrat. Sämtliche Inhaltsstoffe im wohlüberlegten Vormarsch der Corleoneser auf die Zentren der Gangstermacht in Sizilien finden sich im Archiv der Mafia-Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Dennoch gab es zumindest zwei Neuheiten. Die erste war die Höhe der Belohnung, welche die Sieger erwartete. Sobald Sizilien eingenommen wäre, bliebe den Amerikanern keine Wahl, als mit dem kurzen Riina ins Geschäft zu kommen. Die Heroin-Pipeline würde durch Corleone führen. Die andere Neuheit an Riinas Aufstieg an die Spitze war die unerbittliche Grausamkeit, mit der er seine Pläne umsetzte. Am Abend des 23. April 1981 fuhr Stefano Bontate, gut gekleidet wie immer, in seinem brandneuen limitierten Sondermodell eines Alfa Romeo Giulietta Super durch den Regen und den gewohnt hektischen Verkehr auf der Palermer Ringstraße. Als er in eine Nebenstraße einbog, brachten ihn Schüsse aus einer abgesägten Schrotflinte und einer Kalaschnikow zur Strecke. 2,5 Wochen später fand man ein weiteres Kalaschnikow-Opfer. Es handelte sich um Salvatore Inserillo, den Boss von Passo di Rigano, dessen Name erst kurz zuvor im Zusammenhang mit einer größeren Ermittlung gegen Heroinschmuggler in den Zeitungen aufgetaucht war. Ging es um Vergeltung? Vielleicht führte der Bontate-Clan gegen die Inserillos Krieg. Doch dann stellte sich heraus, dass beide Bosse mit derselben Kalaschnikow getötet worden waren. Der Leiter des Überfallkommandos sagte nur, »Was hier stattfindet, ist eine Blutorgie. Wenn der Krieg erst vorüber ist, begreifen wir das neue Gleichgewicht der Kräfte.« Doch die Schüsse fielen weiter. 70 Leichen in den 6 Monaten zwischen April und Oktober 1981. 148 zum Jahresende. Wir wissen jetzt, dass es sich bei dem, was damals vor sich ging, nicht etwa um einen Mafiakrieg handelte, sondern um ein gezieltes Vernichtungsprogramm. Riina beseitigte systematisch seine Feinde und alle, die ihnen nahestanden. Obwohl das Blutvergießen in Sizilien in den Jahren 1981 bis 1983 seinen Höhepunkt erreichte, legte es sich nicht ganz, sondern wurde zum permanenten Schreckenszustand. Je mächtiger Riina wurde, desto größer wurde seine Angst. Allmählich sah er in den jungen Killern, die bei den ersten Tötungswellen eine führende Rolle gespielt hatten, eine potenzielle Bedrohung. Das typischste Beispiel war Pino Kleiner Schuh Greco. Kleiner Schuh war der Mann, dessen Kalaschnikow sowohl Stefano Bontate als auch Salvatore Inserillo den Garaus gemacht hatte. Angeblich hatte er 80 Menschen auf dem Gewissen. Aber er war mehr als nur ein sadistischer Schlechter. Er war eine eigenständige Macht. Offiziell war Pino Greco der Unterboss von Michele Grecos Ciaculli-Familie, in Wirklichkeit aber die Macht hinter dem Thron des Papstes, die dafür sorgte, dass die Corleoneser ihren Willen bekamen. Irgendwann, gegen Ende des Jahres 1985, beschlossen die Gefolgsleute des kleinen Schuh, ihren Boss zu eliminieren, ehe sein Ehrgeiz sie dem Zorn Riinas ausliefern würde. So viel Grauen erzeugte der Corleoneser-Boss. Als der kleine Schuh starb, hatte Riina eine Art Militärdiktatur errichtet.